würde vielleicht sogar sagen, Fenster zum Hof. Also Flucht in einen Raum, der nur mir gehört, wahrscheinlich in einen großen, unbekannten Darkroom meiner Fantasien und meiner Wünsche, ja. Christoph Streng wollte eigentlich einmal Philosoph werden. Vor einem halben Jahr aber hat er sein Studium abgebrochen und ist wieder in sein altes Kinderzimmer eingezogen, samt PC. Ein Süchtiger auf Zeit, wie er sich selber nennt. Spielen am Rechner als erstes Zeitvertreib, aber gleichzeitig sehe ich in Computerspielen eine Art von Laientheater. Es ist interaktiv, ich kann machen, was ich möchte, deswegen spiele ich sehr gerne Rollenspiele. Ich sehe das nicht als virtuelle Realität an, sondern eher als kleinen Spielplatz für die Frage, was wäre, wenn? Es sind zum einen Leute, die vom Alltag fliehen, die unsicher sind, die auch Wünsche haben, die sagen, ja, mir fehlt was. Ich wollte immer schon, was weiß ich, Schriftsteller werden. Ich wollte immer schon eine attraktive Frau kennenlernen und ich wollte aber immer auch mal was zu sagen haben. Im Netz, im Spiel bekommen sie diese Erfolgserlebnisse sehr, sehr schnell. Jannis Vlarojannis und Christoph Streng sind fast im gleichen Alter, Anfang 20. Der eine sitzt täglich mindestens 10 Stunden vor seinem Rechner, der andere berät als Sozialarbeiter der Berliner Caritas Computersüchtige. Für beide ist der Computer Teil ihrer Jugendkultur. Zum Spielen, Chatten, zum Arbeiten oder gar zum Leben. Folgt mir! Es ist meistens so, dass ich so 1:30, 1:30 aufstehe, dann so erstmal versuche, die erste Stunde nicht an den Rechner zu gehen. Dann findet sich immer ein Grund, an den Rechner zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt immer irgendwas zu entdecken, meine E-Mails abrufen, täglicher Chatverkehr in irgendwelchen Foren. Und dann irgendwann am Abend ist es meistens so, dass ich dann ausmache, mal 2 Stunden und dann um 6 und 7 wird er meistens wieder angemacht. Und dann wird halt gespielt, dann wird gezockt. Das ist für mich mein abendlicher Film. Christoph Streng scheint mit seinem breiten Kreuz und seiner langen roten Haarpracht selbst einem seiner Fantasiespiele entschlüpft zu sein. Ein schillerndes, kämpfendes Fabelwesen, das seine Gedanken und Gefühle so sehr fesselt, dass es ihn von der Realität weggeschluckt hat. Das können 10 bis 12 Stunden sein, die ich im Rechner verbringe täglich. Spielen explizit 8 bis 10. Ganz extrem wird es bei vielen Spielern, bei exzessiven Spielern, dass sie wirklich den Computer allem vorziehen. Dass jemand in Flaschen pinkelt und nicht mehr auf Klo geht, weil er wirklich Angst hat, von Angst berichtet, was zu verpassen. Dass er auch einfach mal 2 Wochen nicht duscht oder 3 Wochen, weil er seinen Körper gar nicht mehr spürt. Lost in Space ist das bezeichnende Motto der Berliner Beratungsstelle für Computersüchtige. Hier hütet Jannis Vlarojannis das Sorgentelefon und empfängt verzweifelte Eltern, verwirrte, blasse Jugendliche, Männer ohne Geld und Wohnung. Junkies einer neuen Suchtform. Ihr Stoff ist virtuell, ihre Droge billig und leicht zu beschaffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade auch in der Beratung, dass sich bei vielen, die kommen, diese Suchtkriterien auch erweisen. Beispielsweise unter einem Kontrollverlust, dass sie halt immer mehr spielen müssen, um halt auch, wie sie berichten, dieses gute Gefühl zu bekommen und vor allem auch mit der drohenden Gefahr weiterspielen oder das Internet weiter nutzen, dass es negative Konsequenzen gibt, dass sie zu spät zur Arbeit kommen, dass sie das Abitur nicht schaffen oder dass die Freundin einfach sagt, so entweder Computer oder ich und dann wiederum den Computer vorziehen. Wenn der Spieler die Kontrolle über seine Spielzeit verliert, kann eine Sucht beginnen. Emotionen erlebt er nur noch am Rechner und sein Selbstbewusstsein nährt sich aus den Erfolgen an der Konsole. Ist der Spieler auf Entzug, klagt er über Schlafstörungen und Halluzinationen, wird aggressiv oder nervös. Ein ganzes Bündel an gängigen Suchtklassifikationen. Doch die wissenschaftlichen Fakten fehlen bislang. Die Forschung zur Computersucht ist in Deutschland dürftig. Diese Diskussion um eine tatsächliche Sucht in Anführungsstrichen existiert ja nach wie vor. Also auch da ist man sich keineswegs einig, ist das nun wirklich eine Sucht oder ist es eher ein Problemverhalten, von dem wir sprechen? Die Psychologin Sabine Meixner hinterfragt: Warum macht den einen süchtig, was andere problemlos 8 Stunden am Tag für die Büroarbeit nutzen? Es ist nicht der PC an sich, der süchtig macht. Er ist nur ein Fluchtort für andere Probleme, sei es beim Surfen im Netz, beim Chatten oder beim Computerspiel. Wir haben in unseren Studien immer wieder feststellen können, dass insbesondere das Motiv der Problembewältigung eine Rolle spielt. Also dass Erwachsene, aber auch Jugendliche vor allen Dingen, das Internet sehr häufig nutzen, um sich von Alltagsproblemen abzulenken. Also tatsächlich im Sinne einer Problembewältigungsstrategie. Sabine Meixner und ihre Kollegen an der Berliner Humboldt-Universität haben in ihrer jüngsten Studie 5000 Schüler über ihre Computernutzung befragt. Der sogenannte Problem-User ist männlich, jung, sozial ängstlich und wenig belastbar. Überraschung der Studie: die geringe Zahl der wirklich Suchtgefährdeten. Momentan wären demnach nicht mal 4% der Jugendlichen von einer angeblichen Computersucht betroffen. Zu anderen ist es so, dass das Krankheitsbild, sage ich mal, Internetsucht, Computerspielsucht, auch noch gar kein anerkanntes Krankheitsbild ist. Die Krankenkassen haben es noch nicht anerkannt, was bedeutet, es können nicht konkret Therapien mit dieser Diagnostik finanziert werden. Es ist schon möglich, eine Therapie zu finanzieren durch eine andere Diagnose, aber es gibt keine klare Begrifflichkeit. Die Computersucht ist jung. Ihre Aufmerksamkeit bekam sie in den vergangenen Jahren in den Medien, nicht in der Medizin. Einen ersten Schritt, eine ernstzunehmende medizinische und wissenschaftliche Versorgung in Deutschland zu etablieren, macht jetzt die Mainzer Uniklinik. Ab Dezember wird sie die erste deutsche Ambulanz für Computersüchtige eröffnen. Ein Team aus Therapeuten und Ärzten wird den Patienten dann klare Regeln abverlangen. Keine 10 Stunden mehr am Rechner, sondern nur noch 2. Dafür mehr Sport und soziale Kontakte. Ein Spaziergang in den Wald statt Bildschirmflimmern. Die Verhaltenstherapie trainiert die Computerfreaks trocken. Dann geht es zurück in die Wirklichkeit. Ich brauche Hilfe! Auch Christoph Streng will ab nächstem Sommer sein Leben wieder regeln. Er sucht eine Lehrstelle als Chemielaborant. Bis dahin gleicht sein Leben einem Computerspiel. Anschalten, zocken und bei Bedarf wieder ausschalten. Angenommen oder hypothetischer Fall, technologischer Kollaps, kompletter Burnout, müsste ich mir wahrscheinlich was anderes suchen, aber ich würde keinen Selbstmord begehen. Das muss ich dazu sagen. Ich müsste mich dann halt entscheiden, wie ich meinen Tag anders gestalte. Auf baldiges Wiedersehen.